Schach. Vielleicht B6. Fällt? Schach fällt. Oder tönt? Springer A8 auf C7. Schach tönt. Und weiter? A6, ihr? Oder nie? Oder E6 und? So, der Martin ist gerade über eine 2 Meter Mauer einfach so rübergesprungen. Direkt wieder runter von der Mauer auf eine 1 Meter hohe Mauer, die direkt daneben steht. Und direkt weitergesprungen auf eine andere Mauer, die 2 Meter weiter weg war. Und von da aus in einen Baum. Vom Springen. Ein Bewegungsmuster in Körper und Geist. Feature von Almut Schnering und Sascha Verlan. Den hat er sich ganz schnell hinuntergelassen. Das sind so 5 Höhenmeter fast. Und jetzt ist er über eine Treppe, die daneben war, direkt wieder hoch. Er hat ungefähr 20 Meter über Hindernisse innerhalb von 5 Sekunden überwunden. Springer C7 auf D5. Der Schach tönt der E7, Schäh oder Schlacht C3. Springer D5 auf B6. Fällt. Schach tönt der Feld. D7 vielleicht. Er. Felder. Oder A4? Springer B6 auf A4. Ruf. Schach tönt der Feldruf? Weiß nicht. Rasselsprung auf Gabe Nummer 1. Aus der Leipziger Illustrierten Zeitung vom 16. August 1845. Das Rasselsprung-Rätsel oder Springer-Problem. Meinen Sie Springer, Springer oder Springer? Axel Bernhard oder Julius? Bild-Zeitung oder wissenschaftlicher Fachverlag? Das Springer-Problem. Wie muss man einen Springer über ein leeres Schachbrett ziehen, sodass er jedes Feld genau einmal besucht? Kein Feld darf ausgelassen, keines doppelt bespielt werden. Das ist die Spielregel, nach der das Springer-Problem und dieses Rasselsprung-Rätsel gelöst werden muss. Also, Schach tönt der Feldruf. Und weiter? Springer A4 auf C5. Auf. Schach tönt der Feldruf auf. Springer C5 auf D7. Er. Schach tönt der Feldruf auf. Er. Viele denken, dass das Parcours einfach so immer aus sich heraus entsteht. Das ist das, wie ich finde, das ultimative Ziel, dass man das Ganze gewissermaßen intuitiv auslebt. Dass man einfach losläuft und ganz, ganz viele Sachen macht und das alles klappt. Aber was ich hier gerade gemacht habe, das habe ich mir überlegt. Also ich weiß ungefähr die einzelnen Schritte. Ich weiß, dass ich von da nach da springen muss. Ich weiß, dass ich den Ast da so anfassen muss, dass ich mich an den Baum eindrehen muss. Das weiß ich alles vorher schon. Das war schon hier. Martin, Traceur aus Berlin, Teil der Parcours-Bahn-Community. Was ist ein Traceur? Traceur, französisch, der eine Linie zieht. Siehe Parcours, die Kunst der effizienten Fortbewegung. Beim Parcours geht es darum, auf möglichst direktem Weg von Punkt A nach Punkt B zu gelangen. Hindernisse werden dabei nicht umgangen, sondern möglichst elegant überwunden, und zwar ohne irgendwelche Hilfsmittel, allein mit den eigenen körperlichen Fähigkeiten. Und das Ganze ist eigentlich wie eine Choreografie aus dem Tanz. Ja. So, da überlegt man sich auch, ich mache jetzt da eine Pirouette und da eine Drehung. Ich mache mir immer Anfang des Jahres eine Liste, also in meinem Kopf, die ich am Ende des Jahres abgehakt haben möchte. Das heißt, es gibt zum Beispiel am Gesundbrunnen Parkhaus, da gibt es einen Sprung von so einem Stromkasten. Der ist so 2 Meter hoch auf eine Mauer, die ist so 1,5 Meter weiter. Die ist aber nur 1 Meter hoch. Und das Ziel ist, dass man da rüberspringen kann und darauf stehen bleibt. Alex, Traceur aus Berlin, Teil der Parcours-Wann-Community. Und das Ganze aber auch noch möglichst gelenkschonend. Das heißt, auch möglichst leise. Und es muss sich für einen selber auch gut anfühlen. Nicht, dass man sagt, so, da bin ich jetzt doch noch ein bisschen unsicher und so. Sondern es soll alles passen. Springer D7 auf B8. Wacht. Schach tönt der Feldruf auf, erwacht. B8. Das Ding an sich ist, dass ich früher ausschließlich nach der Schule Fernsehen geguckt habe, höchstens noch mal Hausaufgaben zu machen, und das war's. Und dann bin ich dadurch auf eine Reportage im Fernsehen gestoßen über Parcours in Berlin. und fand das an sich erstmal nur interessant, dass man die Stadt für sich neu umformt. Martin und Alex, die beiden Trasseure aus Berlin, springen auf Mauern, über Parkbänke und Balustraden und manchmal auch von Dach zu Dach. Immer mit dabei der Plan B. Wenn Plan A einmal schief läuft, wie reagiere ich dann? Was kann ich machen, damit ich mich nicht verletze? Springer B8 auf A6. Ihr. Der Performance-Poet Dalibor aus Frankfurt springt auch. Allerdings mehr in Gedanken. Vor Freude schon lange nicht mehr. Nicht, weil ich keine Freude habe oder empfinde, sondern ich drücke die nicht dadurch aus. Es würde nicht so zu mir passen, wenn ich plötzlich anfangen würde zu springen. Gedankensprünge. Assoziationssprünge. Dalibor springt durch verschiedene Zeiten. Er springt aber auch am Ende seiner Verse. Von der einen Zeile in die nächste. Silence! Silence! Silence! Sprung! The boys with the girls in the back. Zeilensprung. Also wogegen ich mich wehre, ist, dass es eine Willkürlichkeit hat. Also bei mir ist es so, dass diese Zeilenumbrüche nicht willkürlich gesetzt sind. Also nicht um diesem Schriftbild zu entsprechen, sondern sie müssen da sein, sonst würde es mir wehtun. Anschrift. Biete 6 Dinar in Papiergeld, damit etwas geschieht über diesem Papierfeld in Dinar 6. Aus einem Baum geschält, flammbar, Zeitgeschehenes unzugeritten, fangbar, mit Sprache. Ich fordere Mitsprache an euren Gedanken, folgert, was ihr wollt, aber ich gebe die Muster vor. Karo, Kreis, Kriseln im Monitor, gewitterbedingt, nötigt die Antenne zur adäquaten Justierung. Ja, ja, so ist gut. Jetzt wird's besser. Warte. Perfekt. Pervers, dünnes, brüchiges Gerüst. Kann man darauf eine Familie aufbauen? Springer A6 auf B4. Mann, ihr Mann? Springer B4 auf A2. Nenn, ihr Mannen. Springer A2 auf C1. All, ihr Mannen all. E2 vielleicht. Ins oder die auf B3. Oh, war ich da nicht schon? Springer C1 auf D3. Zur, ihr Mannen all, zur... Springer D3 auf B2. Hi. Ihr Mannen all zur Hai? Uns nennt man Denner Rössl. Das ist der Scheinreiter mit seinem Scheinpferd. Und wir zwei Treibern versuchen ihn, den Gänseflügel, das ist sein Schmuckstück, vom Kopf zu schlagen. Das nimmt ihm sozusagen die Ehre. Und er wehrt sich natürlich vehement dagegen und versucht, die Schläge immer auszuweichen. Und dazu kommt noch, dass unser Scheinpferd gerne mal die Mädchen neckt. Rottweil am Neckar, älteste Stadt Baden-Württembergs, römischen Ursprungs, ca. 70 nach Christus gegründet. Bekannt für seinen Narrensprung am Fasnetzmontag. Wenn die Narren durch das schwarze Tor hinab in die Stadt springen mit ihren Glocken und Peitschen und dem Rottweiler Narrenruf. Springer B2 auf D1. Sen, ihr Mannen all zu heißen? Springer D1 auf C3. Schlacht. Schach tönt der Feldruf auf. Erwacht, ihr Mannen all zur heißen Schlacht. Die Treiber sind ursprünglich entstanden aus Schandle. Also Schandle ist ein einfacher Narr gewesen, ohne Glocke. Ja. Die dann praktisch den Winter austreiben auch. Und die müssen da oben die, den Grenzflügel runterklepfen. Da kommt er uns runterpeitschen. Und dann das ist praktisch Symbol, dass man den Winter austreibt. Springer C3 auf B5. Ihr. Das Springerproblem ist keineswegs eine triviale Fragestellung, sondern hat seit Leonhard Eulers erster Beschreibung 1759 immer wieder große Mathematiker, aber auch viele Laien fasziniert. In den 1950er Jahren entwickelte beispielsweise der Apotheker Gerard de Hooge eine Maschine, die eine solche Springerreise von jedem beliebigen Feld ausfinden kann. Vollautomatisch. Springer B5 auf D6. Ritt, ihr Ritt, Ritalin? Also phänomenologisch betrachtet ist das Springen immer eine Bewegung im Raum, ausgehend vom Körper. Metaphorisierung bringt es dann weg vom Körper hin auf eine Möglichkeit, den Gedankensprung, assoziatives Argumentieren, weiter zum Zeitsprung, in dem dann bestimmte Phasen einer Lebensgeschichte in der Narration ausgespart werden. Dadurch entstehen Leerstellen, die dann vom Leser gefüllt werden wollen. Wer ist Harald Neumeyer mit EY? Harald Neumeyer, Kulturwissenschaftler, lehrt an der Universität Erlangen. In seiner Habilitationsschrift beschäftigt er sich mit dem Selbstmord in Wissenschaft und Literatur von 1700 bis 1800. Springer D6 auf C8. Tja, ihr Ritter. 6.20 Uhr klingelt der Wecker. Aufstehen, schnell was anziehen, kurz ins Bad und die Kinder wecken. 6.45 Uhr runter in die Küche. Müsli und Schüsseln auf den Tisch, die Milch aus dem Kühlschrank, Butter und Marmelade. Brote streichen und die Brote packen. Nicht nur Brot, eine gewachsene Sache muss dabei sein. Wer versucht die Kaninchen? 7.15 Uhr, Fahrräder aus der Garage holen, Schultaschen versorgen, Vorderreifen aufpumpen. 7.30 Uhr, zurück in die Küche, aufräumen, Mittagessen, Tomatensuppe mit Reis. 8 Uhr ins Büro. E-Mails abrufen. Ein paar schnelle Antworten tippen. Das aktuelle Manuskript öffnen. Vom Springen. Ein Bewegungsmuster in Körper und Geist. Und dann spielt der Sprung auf der nächsten metaphorischen Ebene jetzt also die dritte eine besondere Rolle, wenn es darum geht, Entwicklungen, Entwicklungsprozesse, Entfaltungsprozesse im engeren Sinne Übergänge zu erklären. Übergänge zwischen Bereichen, die gesamtkulturell als problematische Bereiche angesehen werden. Also der Übergang zum Beispiel Tier-Mensch. Vollzieht er sich evolutionär in einer gewissen Kontinuität oder vollzieht er sich über Sprünge? Und Sprünge heißt dann, dass sozusagen innerhalb dieser Entwicklungen man plötzlich abrupt, eruptiv auf ein anderes Level kommt, auf eine andere Ebene kommt. Springer C8 auf A7. 3 auf A7. Okay. Ihr Ritter im Donkey Kong, Arcade-Automatenspiel von 1981. Es begründete das bis heute beliebteste Computerspiel-Genre, Jump'n'Run. Donkey Kong. Hier tritt zum ersten Mal der Klempner auf, der später zu Super Mario werden sollte. Keine Zeit für Spielkonsolen, mein Leben ist Jump'n'Run. Die Hamburger Rap-Gruppe 1-2. Die Omi aus dem ersten Stock. Wo keine irgendwie Analogie, Kausalität oder Linearität oder Zielgerichtetheit mehr diese Entwicklung steuert. Silence! Silence! Silence! Dann springen wir alle. Ja, das, sowas ist dann oft auf meinem Mist gewachsen, weil ich eine große Freude an der direkten, ja, ich weiß gar nicht, es gibt sicher ein Fachwort dafür, aber am direkten Witz habe. Nora Gomringer, Performance-Poetin aus Bamberg. Gemeinsam mit Mia Petrov und der Rapperin Fiva gewann sie 2005 mit dem Stück Zeilensprung den National Poetry Slam in Leipzig. Also wenn langsam da steht, lese ich etwas langsam, und wenn der Zeilensprung da steht, dann heißt das auch, wir müssen springen, ja, Zeilen, Zeilen, Zeilen, Sprung. Irgendwie gefällt mir das gut, und gerade im Performativen erweist sich sowas als besonders nützlich, weil klar, wenn man das liest, sagen natürlich viele oder kritisieren das als zu einfach und zu offensichtlich. Aber gerade im Performativen ist nichts zu einfach und nichts zu offensichtlich. Du, hast du schon gehört? Das Verb aus der vierten Zeile hat sich nach zwei Silben getrennt. Und die Endsilbe? Du, die Endsilbe, die ist vom Absatz gesprungen. Mein Gott. Mach aber mal einen Punkt. Punkt? Komm mal runter vom Strich, Punkt. Sag mal, ist jetzt Schluss? Nee, jetzt kommt noch eine Überschrift. Zusammenfassung. Und Ausblick. The Boys with the Girls in the Back, Zeilensprung. Springer A7 auf C6. Gar? Ihr Ritter im Gar? 13 Uhr. Die Zeit ist mal wieder wie im Flug vergangen. Keine großen Fortschritte. Die einzelnen Elemente tanzen und hüpfen nach wie vor wie ein Haufen wild gewordener Flöhe über den Bildschirm. Springer C6 auf D8. Lob. Ihr Ritter im Galopp. Ich finde einfach keinen roten Faden. Was ist das Entscheidende beim Springen? Die Kinder schon? Ah, nein, nur die Post. Wenn kein Sprung vorliegt, sei es jetzt inhaltlich in dem, was man erzählt, sei es formal ästhetisch in dem, wie es erzählt wird, wenn kein Sprung vorliegt, dann bleibt man sozusagen in der Konvention, in der Tradition, in der Überlieferung nicht stecken, das wäre zu wertend, aber stehen. Aber ein Sprung in der Kunst impliziert immer ein Höchstmaß an Innovationscharakter, der dann auch, wie jetzt der konkret phänomenologisch beschriebene Sprung, von einem Feld sozusagen wegspringt an einen neuen Ort, in ein neues Feld hinein. Nur ein Paket für die Nacht, Telefonhörer am Ohr, schnell unterschreiben. Zurück in die Küche, Herd an, Suppe drauf, der Notizzettel. Kann ich Sie heute Nachmittag zurückrufen? So um 4? Springer D8 auf B7. B7. Vor. Ihr Ritter im Galopp vor. Etwas springen lassen. Keine großen Sprünge machen können. Ins kalte Wasser springen. Über den eigenen Schatten springen. Sprung in der Schüssel. Was ist hier eigentlich der springende Punkt, wenn ich das mal fragen darf? Der springende Punkt? Springer B7 auf A5. Jetzt muss ich kurz gucken. An. Ah, so. Ihr Ritter im Galopp voran. Okay. Schach tönt der Feldruf. Auf. Erwacht. Ihr Mann in allzu heißen Schlacht, ihr Ritter im Galopp voran. Der Springer darf auf eines der Felder ziehen, die seinem Standfeld am nächsten, aber nicht auf gleicher Linie, Reihe oder Diagonalen mit diesem liegen. Aus den offiziellen Regeln des Weltschachverbandes, FIDE. Also es gibt bei den Springern ganz interessante Geschichten, wie die Meisterspieler, sprich also Großmeister, wie die ihre Springer ausrichten. Es gibt Spieler, die richten ihre Springer immer nach vorne aus, das heißt mit den Nüstern Richtung Gegner nach vorne gerichtet. Das heißt, das sind meistens die aggressiven Spieler, die nach vorne spielen. Dann gibt es die Spieler, die ihre Springer seitlich richten, Richtung eines Flügels, Damenflügel oder Königsflügel. Das sind mehr die positionellen Spieler. Und dann gibt es die Spieler, die ihre Springer gegenseitig anblicken lassen. Das heißt, sie haben immer ein wachsames Auge auf ihren Partner. Das sind die Spieler, die halt immer sehr harmoniebedürftig sind. Sebastian Siebrecht, internationaler Schachgroßmeister aus Essen. Er spielt nicht nur selbst auf höchstem Niveau Schach, er geht auch in Schulen und vermittelt dort in vielen Projekten die Grundlagen dieses königlichen Spiels. Internationaler deutscher Jugendmeister und war dann auch schon in Usbekistan Anfang des Studiums und dann in Kuba und in Island und habe viele tolle Länder bereisen können durch das Schachspielen. Springer A5 auf C4. Ihr, wie war das jetzt mit dem roten Faden? Dem springenden Punkt? Der springende Punkt, das Punktum Saliens. Der Stigme Haematine, welcher hüpft, Päda. Mit diesem Ausdruck hatte Aristoteles den pulsierenden Fleck bezeichnet, der nach ungefähr 4 Tagen im bebrüteten Vogelei mitten im Eiweiß sichtbar wird. Als erstes Zeichen des Lebens. In seiner Tiergeschichte schreibt er, und ähnlich einem blutigen Fleck in dem Weißen erscheint das Herz. Doch dieses Mal daherhüpfend und bewegt, gleich wie beschenkt mit Leben. Springer C4 auf A3. A3. Loi. Ihr Läuse Flöhe? Und William Harvey, der Entdecker des Blutkreislaufs, schrieb 1651 in seinen Exercitationes de Generatione Animalium Studien über die Erzeugung der Tiere. Um diese Zeit findet im Ei der Übergang vom pflanzlichen Leben zum tierischen Leben statt. Jetzt nämlich errötet der Saum von Eiweiß, eine dünne Linie blutig purpurfärbend. Und nahezu in dessen Mitte schnellt ein blutiger Punkt springend hervor. So winzig, dass er im Moment seiner Diastole wie das kleinste Feuerfünkchen hervorleuchtet. Und dann in der Systole dem Blick wieder völlig entflieht und verschwindet. Springer A3 auf B1. Ver. Ihr Läufer. Das wäre dann sozusagen der Sprung, wieder zeigt er Diskontinuität an. Wird also eingesetzt als ein Argumentationsmuster, als ein nicht teleologisches und nicht alineares Argumentationsmuster, um Übergänge in natürlichen Entwicklungsprozessen zu erklären, die offensichtlich keiner Kontinuität gehorchen. Der springende Punkt ist streng genommen also der Übergang vom Nichts zum Leben. Also das Herz einer Sache, ihr innerer Kern. Der Sprung ist das Gegenteil von Kontinuität. Kein allmählicher, evolutionärer Fortschritt, sondern eine sprunghafte Entwicklung. Wo vorher nichts war, ist jetzt Leben. Ja, ich bin einfach Botschafter des Schachs. Also ich mache sehr viel Grundschulschach und wir machen halt mittlerweile sehr viele Projekte in den Schulen, vor allen Dingen hier in Essen. Ich bin Essener. Und da machen wir ja, dass wir einfach den Kindern Schachspielen spielerisch beibringen wollen. Sprich, also das vorausschauende Denken, Konzentrationsfähigkeit zu schulen, aber auch soziale Kompetenz, dass die Kinder einfach spielerisch erleben an diesem königlichen Spiel, das viel Freude bereitet, dass man dann halt auch fit ist für andere Schulfächer. So, da kommen die ersten Kinder schon, die klopfen. Das ist die Dima. Die wollen jetzt hier rein. Genau, schauen wir mal. Springer B1 auf D2. Greift. Ihr Läufer greift. Wenn ein Sprung gelingen soll, dann muss alles stimmen. Absprung, Flugphase, Landung. Es muss sich für einen selber auch gut anfühlen. Nicht, dass man sagt, so, ah, da bin ich jetzt doch mal ein bisschen unsicher und so. Sondern es soll alles passen. Man muss sich also schon konzentrieren, wenn man einen Sprung meistern will. Nicht nur beim Schach, wenn der Springer in Aktion tritt. Also ein Springer ist so ein überraschendes Element. Also viele Springergabeln sind ja auch selber beliebt, dass man gegen König und Dame arbeiten kann, auf einmal Schach setzen kann und überhaupt mit dem Springer kann man ganz tolle Sachen machen. Und mir gefällt der Springer unglaublich gut. Springer D2 auf B3. Die, ihr Läufer greift die... Sollen wir uns mal alle hier vorne mal sammeln? Ja, okay. Dann nehmen wir euch mal alle ein Stühlchen. So, wer kann mir denn schon ein bisschen was zum Springer erzählen? Der Springer. Läuft immer ein L. Der läuft immer ein L. Dann, warum läuft der denn immer ein L? Wie sieht ein L aus? Zeig mir mal ein L. Ja. Genau, so sieht ein L aus. Und was kann der Springer sonst noch? Was fällt euch noch ein? Er kann eine Figur überspringen. Er kann eine Figur überspringen. Springer B3 auf A1. Flan A1. Ihr Läufer greift die Flan. Und was kann Springer noch? Was fällt euch auf? Er kann eine Figur schlagen. Ja, Figur schlagen. Und? Ist er immer auf der gleichen Farbe? Nein. Was macht er denn immer? Nach jedem der springt ein L. Der springt ein L und der wechselt immer die Farbe. Guck mal, der springt immer von weiß auf schwarz und von schwarz auf weiß. Wer weiß denn, wie der schnellste Weg ist von einer Ecke in die andere Ecke? Ja, das sieht gut aus. Ja. Perfekt. Ups. Was machen wir jetzt? Jetzt sind wir in der Ecke. Jetzt sind wir kurz vor der Ecke. Also da müssen wir uns nochmal nachdenken. Da müssen wir nochmal vielleicht... Von hier aus ist das nicht der schnellste Weg. Vielleicht gibt es noch einen anderen schnellen Weg. Ja, sehr gut. Und dann? Ja, jetzt habt ihr es geschafft. Super. Jetzt einmal von der Ecke in die Ecke. Jetzt macht ihr die Carina. Doch, das war super. Weiter. Noch zwei Fältchen. Ja, perfekt. Ein einzelner Sprung erfordert Konzentration. Und zwei Sprünge? Erfordern mehrere Sprünge hintereinander mehr Konzentration? Und wann kippt es? Wie viele Sprünge, sagen wir pro Minute, überfordern uns? Und wann wird es sprunghaft? Wann wird es krankhaft sprunghaft? ADS? ADHS? Bipolare Störung? Wann fängt es an? Wo hört es auf? Springer A1 auf C2. Ihr Läufer greift die Flanke. Wie viele Sprünge sind in Ordnung in einer bestimmten Zeiteinheit? Und wann wird es seltsam, unerträglich für das soziale Umfeld? Oder anders gefragt, wie viele Sprünge können wir überhaupt ertragen? Ab wann macht uns die andauernde Springerei krank? Multitasking, Begriff aus der Computertechnik, beschreibt die Fähigkeit einer Maschine, unterschiedliche Rechenvorgänge gleichzeitig zu bearbeiten. Übertragen auf das menschliche Gehirn bedeutet Multitasking, mehrere Handlungen gleichzeitig oder im schnellen Aufmerksamkeitswechsel durchzuführen. Beispielsweise Autofahren und gleichzeitig telefonieren, mitten im Gespräch noch eine SMS beantworten. Im Fußballstadion gucken, was auf den anderen Plätzen gespielt wird. Oder abends vor dem Fernseher sitzen und gleichzeitig Kommentare zum Film in die sozialen Netzwerke posten. Live-Chat als Live-Kommentar und dann noch ein Selfie obendrauf. Oder die neuen Möglichkeiten des Smart-TV nutzen und eine Szene gleich aus verschiedenen Kameraperspektiven betrachten. Schnell ins Internet zappen und den Soundtrack bestellen. Kurz schauen, was in der Welt so passiert, während wir hier vor dem Fernseher sitzen. Irgendwo ein Flugzeug abgestürzt? Springer C2 auf D4. An. Ihr Läufer greift die Flanke an. So. Schach tönt der Feldruf. Auf, erwacht. Ihr Mannen all zur heißen Schlacht. Ihr Ritter im Galopp voran. Ihr Läufer greift die Flanke an. Multitasking ist ein Mythos. Niemand kann mehrere komplexe Tätigkeiten gleichzeitig, vernünftig und gut ausführen. Das macht das menschliche Hirn nicht mit. Was wir uns da abverlangen, was da von uns verlangt wird, ähnelt in vielem dem Kriterienkatalog zur Diagnose von ADHS, dem Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Die Kinder sind häufig unaufmerksam gegenüber Details oder machen Sorgfaltsfehler bei den Schularbeiten und sonstigen Arbeiten und Aktivitäten. Springer D4 auf A2. Und? Die Kinder sind häufig nicht in der Lage, die Aufmerksamkeit bei Aufgaben und beim Spielen aufrechtzuerhalten, hören häufig scheinbar nicht, was ihnen gesagt wird. Springer A2 auf G1. Zen ins Zen. Werden häufig von externen Stimuli abgelenkt. Ach, früher war ich sehr sportlich und es ist tatsächlich so gewesen, dass Weitsprung in der Leichtathletik meine Lieblingsdisziplin war. Das hatte für mich sowas wie Fliegen. Ah, ich war sogar ziemlich gut. Also einmal dann habe ich so dann auch den Sandkasten übersprungen. Da ging es dann um eine Wette, da habe ich dann so groß gemacht. 5 Meter Sandkasten, ja, das war irgendwie 7. oder 8. 5 Meter Sandkasten, ja, da springe ich doch drüber hinaus. Und dann hieß es, wenn du drüber hinaus springst, dann... Ich weiß gar nicht mehr, was ich gekriegt habe, aber ich bin dann beim zweiten Mal bin ich dann drüber rausgesprungen. Sind im Verlauf der alltäglichen Aktivitäten oft vergesslich. Der springt. Ja. Ich bin einer, wo weniger springt. Früher mehr. Aber ich bin jetzt auch im gewissen Alter. Jetzt tut man halt ein bisschen mehr, die Leute ein bisschen so beglicke. Und gibt den Leuten ein bisschen was. So. Außerdem habe ich auch noch was im Sack, glaube ich. So ein kleines Ding, das ich doch noch habe. So ein bisschen so Geschenk. Schnäpsel habe ich auch noch, oder? Springer G1 auf H3. Schreit's nach einem Trumm? Trumm ins Zentrum. Verlassen ihren Platz im Klassenraum oder in anderen Situationen, in denen Sitzenbleiben erwartet wird. Springer H3 auf G5. Ruh. Ins Zentrum, Ruh. Welcher Tag ist heute? Dienstag. Okay, Mittagessen mit der kleinen Tochter. Dann Treffpunkt an der Musikschule, der großen Tochter die Trompete bringen, dem Sohn und dem Kleinen sind später dran mit Musikunterricht. Die sitzen also so lange in der Bücherei und machen Hausaufgaben. Oder lesen Comics. Aber erst müssen die Hausaufgaben gemacht werden. Hier hast du Geld, kauf dir ein Käsebrötchen. Aber du weißt ja, in der Bücherei soll man nicht essen. Springer G5 auf H7. Chen, ins Zentrum rochen. Ja, was ich mir zum Geburtstag wünsche. Keine Knallfrösche. Flöhe vielleicht? Ach, keine Ahnung. Tut mir leid, passt gerade nicht so gut. Lass uns doch heute Abend telefonieren, okay? Nein, sorry, da ist Elternabend, also morgen? Danke. Tschüss. Springer H7 auf F8. Dran? Ins Zentrum rochen. Dran? Okay, Bücher abgeben. In der Zwischenzeit einkaufen, dann noch mit den Kaninchen zum Tierarzt. Wer hat eigentlich zuletzt den Stall sauber gemacht? Ich. Wann war das? Am Dienstag. Okay, dann am Wochenende wieder. Also, Sachen zusammenpacken, wir fahren jetzt nach Hause. Vermeidet häufig ungeliebte Arbeiten, wie Hausaufgaben, die geistiges Durchhaltevermögen zeigen ein anhaltendes Muster exzessiver motorischer Aktivitäten, die durch den sozialen Kontext oder Verbote nicht sind häufig unnötig laut beim Spielen oder unterbrechen und stören andere häufig. Zum Beispiel mischen sie sich ins Gespräch oder spielen andere ein. Springer F8 auf E6. Und... ins Zentrum rochen dran und... Springer E6 auf F4. Drauf. Ins Zentrum rochen dran und drauf. Schach tönt der Feldruf, auf, erwacht. Ihr Mannen all zur heißen Schlacht. Ihr Ritter im Galopp voran. Ihr Läufer greift die Flanke an. Ins Zentrum rochen dran und drauf. Springer F4 auf H5. In der Filmkomödie Click bekommt Adam Sandler als Architekt Michael Newman eine ganz besondere Fernbedienung in die Finger. Mit der kann er nicht nur seine vielen elektronischen Geräte steuern. sondern auch sein eigenes Leben. Zum Beispiel die Lautstärke der Leute um ihn herum pegeln, einfach stumm schalten. Er kann vorspulen und einzelne Episoden seines Lebens gleich ganz überspringen. Streit mit der Partnerin, das ewige Warten auf die nächste Beförderung und Gehaltserhöhung, all die verdrießlichen Phasen, die das Leben so mit sich bringt. Ein ewiger Kreislauf. Was erst später klar wird, es ist eine selbstlernende Fernbedienung, die bald darauf jeden Streit, jede unerquickliche Wartezeit überspringt, sodass Adam Sandler ziemlich schnell am Ende des Lebens von Michael Newman ankommt. Keine anderthalb Stunden später liegt er auf dem Sterbebett. Reich zwar, aber einsam. Ein Leben auf der Überholspur. Ausgerichtet auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Von einem Karrieresprung zum nächsten. Nicht der Weg ist das Ziel, sondern das Leben ist eine Aneinanderreihung von... Ja, was eigentlich? Springer G7 auf E8. Nie auf König. Und daher kommt auch diese große Angst, am Ende des Lebens dazustehen und sich zu fragen, was habe ich eigentlich mit der ganzen Zeit gemacht? So, weil man ja nie wirklich in Kontakt mit seiner Existenz kommt oder so. Weil man ständig versucht, sich zu einer wunderbar funktionierenden Szene in einem riesigen Film zu machen und irgendwo hinzuführen. So. Tobias Hülswit, Schriftsteller und Literaturtheoretiker aus Berlin. In seinem Buch Handbuch des nonlinearen Erzählens schreibt er: Ein Buch ist dann gelungen, wenn es keinen Unterschied macht, ob ich darin lese oder aufschaue. Es muss nahtlos in die Welt übergehen. Es muss meine Aufmerksamkeit schulen auf eine Art, die mich befähigt, diese Welt wie ein Buch zu lesen, wie das einzige Buch. Eine Radiosendung ist dann gelungen, wenn es keinen Unterschied macht, ob ich zuhöre oder auf all die anderen Gespräche, Geräusche und Klangereignisse achte, die um mich herum zu hören sind. Sie muss nahtlos in die Welt übergehen. Sie soll meine Aufmerksamkeit schulen auf eine Art, die mich befähigt, diese Welt wie eine Radiosendung zu hören. Wie eine einzige Radiosendung. Springer E8 auf F6. Gin auf Königin. Fernando Pessoa hat gesagt, wir sind Geschichten, die Geschichten erzählen. Und wir strukturieren uns eben auch wie Geschichten und wir strukturieren uns wie die Geschichten, die wir erzählt bekommen. Und wenn mir eben permanent Geschichten erzählt werden, in denen die Zeit abläuft, in denen ich mich entwickeln muss und das auch irgendwie vorweisen können muss, dass ich mich entwickelt habe, in denen ich eine klare Identität haben muss, mit Anfang, Mitte und Ende, also ein abgeschlossenes Wesen sein muss, dann versuche ich eben so zu sein. Springer F6 auf E4. Brich auf Königin Brich? Ritt? Nee, das hatte ich schon. Greift? Der in Südkorea geborene Philosoph Byung-Chul Han aus Berlin schreibt in seinem Buch Müdigkeitsgesellschaft: Die Zeit- und Aufmerksamkeitstechnik Multitasking stellt keinen zivilisatorischen Fortschritt dar. Wirkliche kulturelle Leistungen sind kontemplativ. Sie verlangen die ungeteilte Aufmerksamkeit, auch und gerade dann, wenn sie so sprunghaft daherkommen. Springer E4 auf F2. Sie. Auf Königin Brich sie... Springer F2 auf H1. Gent auf Königin Brich siegend... Springer H1 auf G3. Auf Königin Brich siegend auf... Schach tönt der Feldruf, auf, erwacht... Ihr Mannen all zur heißen Schlacht... Ihr Ritter im Galopp voran... Ihr Läufer greift die Flanke an... Ins Zentrum rochen, dran und drauf... Das ist sowieso ganz interessant. Also man muss ja mit dem Springer auch manchmal um die Ecke denken. Sprich, also der direkte Weg reicht dann oft nicht zum Ziel. Man muss dann halt einmal nochmal einen kleinen Schlackser machen, um halt ins Ziel zu gelangen. Was lernt man vom Springen fürs normale Leben? Da kann man viele Sachen lernen. Also eine Sache, die man sicherlich gut lernen kann, ist Risikomanagement. Ich glaube, dass heutzutage das eigentlich unterschätzt wird, dass manche Leute... es nicht mehr gewohnt sind, Risiken einzugehen. Man lebt in einer sehr sicheren Welt. Überall ist ein Geländer. Überall steht dran, was alles verboten und gefährlich ist. Und man ist doch gewohnt, wenn man sich so an alles hält, in trügerischer Sicherheit eigentlich zu leben. Man ist schon ein bisschen... fast bevormundet eigentlich. Man trifft keine Entscheidung mehr selbst, ob man Risiken eingehen will oder nicht. Susanne Böhme, Fallschirmtechnikerin aus Karlsruhe. Sie betreibt die Internetseite www.wingsuit.de. Susanne Böhme springt nicht nur aus Flugzeugen. Sie fliegt auch gerne mit Wingsuits, fledermausartigen Anzügen. Wingsuit, auch Flügelanzug, spezieller Anzug mit Flächen aus Stoff zwischen Armen und Körper sowie zwischen den Beinen, die von Luft durchströmt als Flügel wirken. Ein Wingsuit-Flug ist eigentlich auch immer ein Fallschirmsprung, kann man sagen. Also man springt aus einem Flugzeug raus oder von einem festen Objekt ab und im weiteren Verlauf würde ich sagen, es ist dann eher ein Flug auch, wo man eben die Aerodynamik von der Wingsuit benutzt, um ja mehr zu fliegen als zu fallen. Obwohl das Ganze am Ende ja doch ein Sprung ist. Springer G3 auf F1. Mit ihren Ehemann Sandro hat sie beim gemeinsamen Fallschirmspringen kennengelernt. Man ist schon recht behütet, denke ich auch. Also geht man da grün über die Ampel, hat man gute Chancen, dass das gut funktioniert. Selbst wenn man einen Unfall hat mit dem Auto, ist man mit allen möglichen Airbags behütet. Aber wenn man wirklich mal Fallschirm oder Base springt, dann kann man sich darauf eben nicht mehr verlassen, dass es irgendwelche Sicherheitsmechanismen gibt, sondern man trägt die gesamte Verantwortung für sich und vielleicht sogar auch zum Teil für andere selbst. Und das lernt man, denke ich mal, schon, diese Verantwortung für sich komplett zu übernehmen. Reinspringen. Rausspringen. Aufspringen. Und wieder abspringen. Auf- und abspringen. Herumspringen. Umspringen. Umspringen. Umspringen. Umspringen. Umspringen. Umspringen. Umspringen. Umspringen. Springer F1 auf E3. All mit all. So lass ich doch nicht mit mir umspringen. Herumspringen. Rüberspringen. Losspringen. Verspringen. Zerspringen. Alle Tassen. Sprung in der Schüssel. Verrückt. Springer E3 auf G4. Lem mit allem. Das ist ja eigentlich sehr schön im Deutschen, dass der Satz ein Sprung ist. Er hat einen Riesensatz gemacht. Ja, das heißt nie, dass er irgendwie ein Buch von 240 Seiten als Satz geschrieben hat, sondern dass er 8,44 Meter gesprungen ist oder so. Erster Satz, Meisterwerk. Zweiter Satz, Meisterwerk. Dritter Satz. The boys with the girls in the back, Zeilensprung. Ich stelle mir beide Male vor, einen Metersprung sozusagen. Ja? Aus dem Stand, einen Metersprung kann man leicht machen und trotzdem kann der ganz, ganz unterschiedlich sein. Und wenn er nur ein Komma ist, springe ich sozusagen viel flacher darüber, als wenn da ein Punkt gemacht wäre. Oder wenn da gar eine Klammer ist, dann ist das eine andere Körperbewegung und eine andere Gehirnbewegung, auch beim Vorlesen. Und natürlich auch in dem grafischen Bild. Ulrike Dresner, Lyrikerin und Romanautorin aus Berlin. Und ich habe einen Riesensatz aus Überraschung oder Freude oder Schreck gemacht. Ich finde das sehr klug, also dass eben auch der Satz ein Sprung ist, obwohl wir ihn ja eigentlich, also ich meine jetzt den grammatischen Satz, obwohl wir ihn ja eigentlich als, wir nehmen ihn als Kontinuum wahr. Er ist ja gebaut nach Verkettungsregeln. Und trotzdem, wenn man sich so manchmal anguckt, wo der Satz anfängt und wo er aufhört, das liegen Welten dazwischen, da wäre man nie hingekommen. Und er führt einen da so lang, nicht? Man springt wo ab. Man könnte ja auch sagen, dass ich während eines Satzes mehrere Sätze mache. Also während eines grammatischen Satzes mache ich mehrere Sprünge. Und zwar zumindest in meinem Kopf, weil ich springe ja von verschiedenen Worten hin und her, versuche da was auszuwählen, zusammenzubauen. Ich springe von einem grammatischen Element zu einem nächsten grammatischen Element, also von einem Adjektiv zu einem Nomen, zu einem Verb. Dann überlege ich mir natürlich, welches Verb ich nehme. Wenn ich jetzt nämlich das Verb erklären wählen würde, könnte ich natürlich auch explizieren verwenden oder plausibilisieren oder darlegen oder sonst irgendwas. Ich springe also zwischen alternativen Wörtern hin und her, um dann eines auszuwählen und dann wieder in der syntaktischen Struktur weiterzuspringen auf das nächste grammatikalisches Element, das ich damit komme. Mein Gott, man kann so schnell reden und so viel da hin und her springen. Springer G4 auf H2. Was? H2? Mit allem was? Hochsprung. Weltrekorde. Frauen 2,09 Meter, Männer 2,45 Meter. Puma 6 Meter. Wiesenschaumzikade 70 Zentimeter. Im Vergleich zur Körpergröße von knapp 7 Millimetern einfach unschlagbar. Meisterwerk! Springer H2 auf F3. Noch. Mit allem, was noch? Es gibt einen Sprung, der anders ist als alles andere herumgespringe. Ja, der sportive Aspekt beim Weitsprung, beim Hochsprung, also dieser Leistungscharakter von vielen Sprüngen, dann die Sprünge, die Affekte ausdrücken, der Freude oder der Wut oder des Überraschtseins oder des Entsetzen, körperliche Sprünge, die dann von einem Ort zum anderen gehen oder auf der Stelle wie der Freudensprung funktionieren, die aber alle diese Sprünge haben eines gemeinsam, sie bleiben im Leben. Den radikalen Sprung. Man kann keinen Kirchturm herunterspringen, ohne den Hals zu brechen. Das ist eine andere Dimension eines Sprunges. Und wir bezeichnen das in der deutschen Sprache trotzdem als Sprung. Und es ist ein konkreter Sprung. Weitsprung. Weltrekorde. Frauen 7,52 Meter, Männer 8,92 Meter. Schneeleopard 16 Meter. Meisterwerk! Springer F3 auf E1. Lee mit allem, was noch Leke. Nein. Lee. Zum Beispiel das Springen selbst zieht sich eigentlich wie ein roter Faden durch mein Leben, seit ich damit angefangen habe. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich als Springer eher ein sprunghafter Mensch bin. Weiß nicht, also ich würde schon sagen, an 2, 3 Stellen, dass sich mein Leben mal in Richtungen geändert hat, die ich nie für möglich gehalten hätte. Oder dass jetzt Sachen passieren, die man sich niemals hätte ausmalen können. Also negative und positive, vielleicht mehr positive auch. Stimmt, aber dein Unfall ist ja zum Beispiel... Würde man erstmal als negativen Sprung im Lebenslauf sehen, natürlich. Ich war von der Hüfte abwärts nahezu vollständig gelähmt. Das, was jetzt draus geworden ist, dass ich wieder besser, als ich es jemals gedacht hätte, laufen kann, ist natürlich wieder ein Sprung in die andere Richtung. Es ist quasi einem Sprung geschuldet, nämlich einem Base-Sprung. Und daraus hat sich auch ein großer Sprung im Leben ergeben, sozusagen. Eine große, große Änderung. Springer E1 auf G2. Ben, mit allem, was noch Leben. Zur Seite springen. In die Bresche springen. Auf die Sprünge helfen. Über die Klinge springen lassen. Dem Tod nochmal von der Schippe gesprungen. Hatte einen blöden Unfall vor 2,5 Jahren. Bin seitdem nicht mehr ganz so gut zu Fuß. Was sich auch wieder inzwischen in eine ganz gute Richtung entwickelt. Kann trotzdem noch mein Hobby weiter betreiben, kann trotzdem noch meinen Job ausüben. Ich bin Mutter geworden vor gut einem halben Jahr, was auch eine sehr spannende Sache ist, auf jeden Fall, so ziemlich die spannendste von allen. Springer G2 auf H4. Hat, mit allem, was noch Leben hat. Schacht hinter Feldruf, auf, erwacht, ihr Mann in all zur heißen Schlacht, ihr Ritter im Galopp voran, ihr Läufer greift die Flanke an, ins Zentrum rochen dran und drauf, auf Königin bricht siegend auf, mit allem, was noch Leben hat. Dreisprung. Weltrekorde? Frauen 15,50 Meter. Männer 18,29 Meter. Hopp. Step. Jump. Beim Dreisprung muss die erste Landung hinter dem Absprungbrett mit demselben Fuß erfolgen, mit dem abgesprungen wurde, hopp. Es folgt der Step, Landung auf dem anderen Fuß und zum Abschluss der Sprung in die Sandgrube, Jump. Im Nachhinein ist es immer total einfach zu sagen. Es ist die Frage, was ich nochmal machen würde mit den Informationen, die ich eben vorher hatte. Und da meine ich immer noch, es war kein grober Fehler dabei. Da war jetzt nichts, wo ich sagen müsste, oh Gott, die Bedingungen waren irgendwie total daneben oder irgendwas anderes. Also das Wetter war gut, ich war ausgeschlafen an dem Tag, ich war für die Wetterbedingungen ausgerüstet. Also es war Winter, ich hatte Steigeisen an den Schuhen dafür, um eben nicht abrutschen zu können auf dem glatten Boden und habe es geschafft, trotz Steigeisen auszurutschen beim Wegspringen. Und ja, im Nachhinein ist es einfach zu sagen, okay, den hätte man auslassen müssen, den Sprung. Aber mit den Informationen, die ich vorher hatte, hat alles gepasst. Von daher würde ich vermuten, dass ich es nochmal genauso machen würde. Springer H4 auf F5. Schach. Gibt auch Leute, die festgestellt haben, dass sie vielleicht nicht mehr so aufgeregt sind wie am Anfang und das selbst als Sicherheitsrisiko sehen und dann zumindest für eine längere Zeit pausieren zum Beispiel, um dann wieder mehr Respekt vor dem Sport zu bekommen, wenn sie das Gefühl haben, dass das nachgelassen hat. Hop, Step, Jump. Spiel, Satz und Sieg. Erster Akt, zweiter Akt, dritter Akt. Absprung, Flugphase, Landung. Einleitung, Hauptteil, Schluss. Die Sprungbewegung, mit der ich mich dann am liebsten beschäftigt habe, ist dann der radikalste Sprung. Das ist ein ganz faszinierender Sprung, mit dem ich mich da beschäftigt habe, weil der etwas leistet, was alle anderen Sprünge, von denen ich jetzt gesprochen habe, nämlich den Gedankensprung oder den Zeitsprung oder den Argumentationssprung oder Sprünge in historischen, natürlichen oder kulturellen, künstlerischen Entwicklungen, was die nicht haben. Und zwar ein Sprung, der sowohl das konkret Körperliche hat und gleichwohl noch in einem metaphorischen Sinne etwas impliziert. Und das ist der Selbstmord. Ich denke, das ist ein Fluch und ein Segen, dass es dass man trotz Querschnittslähmung doch mehr machen kann, als man von außen erstmal denkt. Ein einfaches Beispiel ist, dass man, wenn man im Rollstuhl sitzt, natürlich nicht an Dinge rankommt, die in einem Regal weit oben dran sind. Eine typische Lösung oder eine mögliche Lösung dafür ist, dass man einen Greifarm hat, mit dem man das dann wieder runternehmen kann. Das heißt, es gibt da immer wieder Möglichkeiten, um diese Probleme in Anführungszeichen zu lösen. Springer F5 auf E7. E7. Schä? Schach, Schä? Ja, jetzt haben wir es aber erlebt, gerade in der sogenannten Reha, direkt nach dem Unfall, dass so die Schulmedizin gar nicht so richtig dran glaubt, dass man an der Situation was grundsätzlich ändern kann auch. Und das Training, was da angeboten wurde, um wirklich Motorik zurückzugewinnen, das war verschwindend wenig und ich musste selber mich drum bemühen und sehr viel selber machen. Hat meinen Therapeuten auch immer genervt damit, dass ich wieder laufen lerne. Was ich heutzutage, wenn auch eingeschränkt, wieder kann. Ja, und wenn man zu bequem natürlich die Workarounds nutzt, hat man gar keinen Grund mehr, vielleicht was grundsätzlich zu ändern. Und zwar der radikalste Sprung deshalb, weil er ein Sprung aus Zeit und Raum hinaus ist. Also der angestammte Raum, in dem man lebt, und die Zeit, die Lebenszeit, die Kontinuität der eigenen Lebensgeschichte werden hier radikal unterbrochen, absolut unterbrochen, endgültig eingestellt, endgültig verlassen. Man springt definitiv von ihnen weg und deswegen bezeichne ich diesen Selbstmord als den radikalsten Sprung. Und das Interessante ist, dass ja ganz also eine Variante des Selbstmordes eben die ist, zu springen, ins Wasser zu springen, vom Turm zu springen. Und insofern also auch an eine konkret körperliche Sprungbewegung verbunden ist. Springer E7 auf G8. Chin, Schach, Schechen. Am Anfang des Lebens entsteht der springende Punkt, wenn aus nichts plötzlich Leben wird. Und am Ende des Lebens wartet wieder ein Sprung. Ein ebenso radikaler Sprung. Ob wir nun selbst in den Tod springen oder zu Hause im Bett friedlich einschlafen. Sterben. Fehlt uns für den Anfang die genaue Kenntnis des Absprungortes, wissen wir am Ende nicht, wo wir landen werden. Und dazwischen jede Menge Sprünge. Am Anfang sehr oft konkret körperlich, zum Ende des Lebens hin eher metaphorisch. Wir denken ja nicht linear in die Vergangenheit, wenn wir uns erinnern, sondern wir denken an etwas, das uns an etwas erinnert. Wir denken an etwas, was vor 2 Jahren war und das erinnert uns an etwas von vor 5 Jahren. Und das wieder lässt uns an etwas denken, was vielleicht morgen passieren wird. Und jede Menge Geschichten. Springer G8 auf H6. Beat. Schach, Schächen, Beat. Ob etwas ein großer Sprung ist oder doch nur eine Entwicklung in einzelnen kleinen Schritten, das hängt oft davon ab, wie viel wir von einer Sache wissen. Ob wir die Zwischenschritte erkennen und beschreiben können oder nicht. Das Interessante bei riskanten Sachen, wenn man die im Fernsehen sieht oder in YouTube-Videos, ist meiner Meinung nach, dass wenn man die sieht, denkt man, oh Gott, das ist super gefährlich. Das liegt daran, dass man eigentlich von außen nur diesen großen Berg sieht. Dass aber derjenige, der das macht, tatsächlich schon einige Steine runtergerollt hat und einen kleineren, überschaubaren Berg sieht. Auf jeden Fall bedeutet jeder Sprung, dass wir etwas übersprungen haben. Wir sollten uns also bei jedem Sprung genau überlegen, ob es das wirklich wert ist, oder was das wert ist, was wir da gerade überspringen wollen. Oder einfach mal losspringen. Was soll's? Wird schon gut gehen. Für den Leser von Literatur sind gerade diese Zeitsprünge dann interessant, weil es der Literatur so einen enigmatischen Charakter verleiht. Es ist so ein Rätselcharakter. Was passiert da? Warum ist das jetzt passiert? Sie wollen gerade das, was da übersprungen wird, durch ihre Imagination füllen. Springer H6 auf F7. Ich. Ich, Schach, Schächen, biet ich. Ins Gesicht springen. Im Quadrat springen. An die Decke springen. Freudensprünge. Wutausbruch, an die Gurgel springen. Ins Auge springen. Gehupft? Wie gesprungen. Springer F7 auf E5. Schach? Schach, Schächen, biet ich. Schach? Dann steht er auf der 1 Meter hohen Mauer und schaut sich die etwas größere an, die immer noch 2,5 Meter entfernt ist. Weil dazwischen muss nämlich ein Auto langfahren können. Das ist eine Tiefgarageneinfahrt und jetzt ist er da einfach rübergesprungen. Springer E5 auf G6. Und Schach, Schächen biete ich Schach und... Vom Springen. Ein Bewegungsmuster in Körper und Geist. Feature von Almut Schnering und Sascha Verlon. Mit Dalibor Markovic, Performance-Poet aus Frankfurt am Main und den Trasseuren Martin und Alex aus Berlin. Mit dem Kulturwissenschaftler Harald Neumeier aus Erlangen, der Performance-Poetin Nora Gomringer aus Bamberg und der Lyrikerin und Autorin Ulrike Dresner aus Berlin. Mit der Fallschirmtechnikerin Susanne Böhme und Sandro Böhme, ebenfalls Fallschirm- und Wingsuit-Springer aus Karlsruhe. Mit dem Literaturtheoretiker Tobias Hülswit aus Berlin und dem Schachgroßmeister Sebastian Siebrecht aus Essen. Es sprachen Gregor Höppner und Nicola Gründel. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Oliver Dannert. Regie Philipp Brühl. Redaktion Klaus Pilger. Springer G6 auf H8. H8. Matt. Puh. Okay, jetzt. Schach, Schächen biete ich Schach und Matt. Schach tönt der Feldruf. Auf, erwacht. Ihr Mannen all zur heißen Schlacht. Ihr Ritter im Galopp voran. Ihr Läufer greift die Flanke an. Ins Zentrum rochen, dran und drauf. Auf Königin brich siegend auf. Mit allem, was noch Leben hat. Schach. Schächen biet ich. Schach und Matt. Produktion Deutschlandfunk 2015.